Begegnen sie die Liebe, der leise Stimme nicht stummt. Vertraue meiner Liebe und dreh dich endlich um. Ich kann dich sehen, ich kann dich sehen. We'll be right back.